vet. Kamraden blir och trångt om reaktion av stasen. Marschir din geist in Wunderreihen mit. Kamraden blir och trångt om reaktion av stasen. Marschir din geist in Wunderreihen mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen. Die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Hakenkreuz, voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und Gebrot bricht an. Es schaut aufs Hakenkreuz, voll Hoffnung schon Millionen. Wer tat für Freiheit und Gebrot bricht